Geheimtreffen mit Alpenblick. Wir haben schon einen seltsamen Beruf. Das muss man hier auch mal so hinschreiben. Seit Monaten sitzen wir an unserem Datenberg und haben in der Süddeutschen Zeitung noch fast niemandem davon erzählt. Bislang war das auch okay. Wir laufen sonst auch nicht dauernd durchs Haus und erzählen von unseren Recherchen. Aber jetzt, an diesem Dienstag im September, wird es richtig seltsam. 100 Reporter aus der ganzen Welt sind angereist, um mehr über das Projekt Prometheus zu erfahren. Das heißt, dass unsere SZ-Kollegen uns im Aufzug mit den BBC-Kollegen Englisch sprechen hören und das südkoreanische Team vor dem Hochhaus filmen sehen. Die SZ-Kollegen stehen hinter Ritu Sarin aus Indien am Drehkreuz in der Eingangshalle und sitzen neben dem österreichischen Kollegen Florian Klenk vom Falter, den einige hier persönlich und viele vom Sehen kennen, draußen in der Sonne vor dem Café des SZ-Hochhauses. Kurzum, es fällt auf, dass wir Besuch haben. Sogar die neue Guardian-Chefredakteurin Catherine Weiner ist angereist, um sich unser Projekt erklären zu lassen. Und was sagen wir unseren Kollegen, wenn sie uns im Aufzug, im Café oder im Foyer fragen, was denn da heute los sei? Ja, also so ein Treffen, eine Art Konferenz. Wir stammeln uns dem Ende der Gespräche entgegen und kommen uns dabei komisch vor. Das legt sich erst wieder, als wir uns daran erinnern, warum wir diese wichtig und heimlich Tuerei betreiben, weil irgendjemand irgendwo auf der Welt Angst um sein oder ihr Leben hat. Unsere Quelle. Dennoch spricht sich das Treffen natürlich im Haus herum. Einige Kollegen weihen wir ein, weil sie später eine wichtige Rolle im Projekt einnehmen werden, etwa die Redakteure aus dem Ressort Außenpolitik mit ihrer Expertise und den Korrespondenten auf der ganzen Welt. Aber wir können kaum jemanden zu den Gesprächen mit den ICIJ-Kollegen einladen. Wir haben schlicht keinen Platz mehr. Partner um Partner hat das ICIJ inzwischen an Bord geholt. Ziel ist es, in jedem Land, zu dem wir gute Treffer haben oder welche erwarten, Journalisten zu haben. Wir hatten erst 40 Anmeldungen, bald darauf 60, dann 80. Am Ende sitzen 104 Journalistinnen und Journalisten zusammen, um zu diskutieren. In die Sky Lounge des SZ-Hochhauses, in der wir uns treffen, dürften wir eigentlich nur 80 hineinlassen. Aber was sollten wir tun? Kollegen ausladen? Der Raum reicht über 2 Etagen und ist an 3 Seiten nur von Fenstern eingefasst. Die Berge in der Ferne, dort die Stadt mit ihren Türmchen und drüben die, selbstverständlich, in 1860 blau leuchtende Allianz Arena. Wir lassen an den Fenstern die Jalousien herunter, damit wir den Beamer benutzen können. Während unsere Chefredakteure Kurt Kister und Wolfgang Krach die Gäste begrüßen, testen wir am Handy noch schnell das WLAN. Auch das funktioniert. Es kann losgehen. Das große ICIJ-Treffen in München. 2 Tage Prometheus. Schon seit Tagen ist unser Ressortleiter Hans Leyendecker in ausgesprochen feierlicher Stimmung. Er ist erklärtermaßen stolz, was seine jungen Leute da anstellen. Und natürlich, wann kommen schon mal die Guardian-Chefin und 100 andere Top-Journalisten vorbei? Aber wir waren in den Tagen davor zu sehr damit beschäftigt, die Anzahl der Apfelsaftflaschen nach oben zu korrigieren, zu überlegen, wo die Lunchpakete ausgegeben werden sollen oder einen weiteren Beamer für die Arbeitsgruppe Südamerika zu organisieren, als dass wir den Termin herbeigesehnt hätten. Außerdem mussten wir unsere Reservierung in einem bayerischen Wirtshaus in der Münchner Innenstadt immer wieder um Plätze aufstocken. Das hatten wir unseren Kollegen versprochen, dass sie Bier aus viel zu großen Gläsern trinken dürfen und dazu Schweinebraten und Knödel bekommen. Am Tag vor dem Treffen haben wir uns mit dem ICIJ-Team aus Washington zusammengesetzt und die Tagesordnung der beiden Tage besprochen. Und dann geht die Konferenz los. Wir erzählen vom Leak. Aktueller Stand: 2,4 Terabyte, 8 Millionen Dateien, 200.000 Briefkastenfirmen und den bisherigen Ergebnissen, 35 Spuren zu Staatschefs, und die ICIJ-Kollegen führen die eigens entwickelten Rechercheplattformen vor für all jene Kollegen, die im Juli noch nicht in Washington dabei waren. Wir sind elektrisiert, als wir hören, was unsere Kollegen, die schon länger mit uns an dem Projekt arbeiten, gefunden haben und welche Einschläge sie in ihren Ländern erwarten. Mittlerweile arbeiten 200 Journalisten aus mehr als 65 Ländern daran. Und nicht alle schreiben alle ihre Treffer ins Forum. Wir bringen hier auch uns auf den neuesten Stand unserer Recherchen. Leo Sisti aus Italien berichtet von den Verstrickungen der Mafia. Jake Bernstein vom ICIJ erzählt, dass er inzwischen etliche weitere weltbekannte Kunsthändler gefunden hat, und Edward Scharfenberg aus Venezuela stellt all die Chavistas vor, die er in den Daten gefunden hat, also Sozialisten und Anhänger des vor kurzem verstorbenen Parteichefs Hugo Chavez. Der isländische Kollege Johannes Kristjansson präsentiert seine Recherche. Neben dem aktuellen Premierminister, den wir schon am Anfang unserer Recherchen gefunden hatten, ist Johannes auch noch auf die mittlerweile verurteilten Eigentümer einer der drei großen isländischen Pleitebanken gestoßen. So geht das reihum. Am Nachmittag fasst der stellvertretende Guardian-Chefredakteur Paul Johnson seine Eindrücke in Worte, die uns noch ein wenig begleiten werden. Seine Zeitung, sagt er, sei schon an vielen tollen Projekten beteiligt gewesen. WikiLeaks, Snowden-Files, Offshore-Leaks. Aber nichts in dieser Größenordnung. Es ist einfach unglaublich. Nachdem die großen internationalen Geschichten vorgestellt worden sind, beginnt der zweite Teil des Treffens. Wir organisieren uns in Projektgruppen. Etliche Themengebiete, Russland, FIFA, Waffenhandel, sind zu groß, als dass eine Redaktion allein sie bearbeiten könnte. Die Gruppen existieren zum Teil schon, aber es lässt sich deutlich besser austauschen, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, anstatt sich verschlüsselte E-Mails zu schreiben oder Texte ins Forum zu stellen. Zum Beispiel mit unseren beiden russischen Kollegen Roman Arnin und Roman Schleinow. Sie sind vor wenigen Tagen zu unserer kleinen Russland-Arbeitsgruppe gestoßen, die sich seit unserem Treffen in Washington in alles gräbt, was russisch ist. Und das ist so einiges. Zuallererst natürlich Sergei Roldugin, der Cellist und Taufpate von Putins Tochter, in dessen Firmennetzwerk wir schon mehr als eine halbe Milliarde Dollar gefunden haben. Dann wären da auch noch Putins mittlerweile sanktionierte Judo-Freunde Boris und Arkadi Rotenberg. Anmerkung: Boris und Arkadi Rotenberg antworteten bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf Anfragen hierzu. Sowie Putins Cousin Igor und einer der reichsten Männer Russlands, Alisher Usmanow. Der Oligarch hat mit Rohstoff- und Mediengeschäften ein Vermögen angehäuft. Zeitweise mehrere Prozent von Facebook besessen. Und noch immer ist er Großaktionär des Londoner Fußballclubs Arsenal. Moss von selbst bewertet ihn intern als hochriskanten Kunden, behält ihn aber zunächst trotzdem. Anmerkung: Ein von Usmanow beauftragter Anwalt erklärte hierzu, die wichtigsten operativen Gesellschaften seines Klienten seien in Russland registriert, ausländische Firmen würden auf sehr begrenzter Basis verwendet und unter strengster Einhaltung des Gesetzes. Die Liste ließe sich fortsetzen. Alle diese Namen sind auch deswegen so interessant, weil die Männer Putin nahestehen. Und der wiederum hat das Offshore-System als unpatriotisch gegeißelt. Da macht es sich nicht unbedingt gut, dass so viele Personen aus seinem Umfeld ausgerechnet in dieser unpatriotischen Offshore-Welt unterwegs zu sein scheinen. Roman Schleinow erzählt uns von einem weiteren Fall, den er gerade recherchiert. Es geht um die Firma Early Glow Limited. Sie wurde 2010 auf den britischen Jungferninseln gegründet. In den Firmenunterlagen ist Roman auf ein interessantes Dokument gestoßen. Early Glow, heißt es darin, sei Non-Direct Shareholder einer russischen Firma namens Sviatstor Invest. Sviatstor Invest wiederum hat um 2010 von der russischen Staatsfirma Rostec den Zuschlag für den Bau einer Glasfaserleitung zwischen China und Russland bekommen. Geschätztes Auftragsvolumen 550 Millionen US-Dollar. Ein Megaprojekt. Der Direktor von Rostec, Sergei Tschemessow, ist ein alter KGB-Freund Putins. Auch er steht mittlerweile auf den Sanktionslisten von EU und USA. Der Absolvent der russischen Generalstabsakademie war einst zusammen mit Putin in Dresden stationiert. Später avancierte er zu einem der wichtigsten Mittelsmänner des russischen Staatschefs. Der Vater hat über die Staatsfirma, die er leitet, einen millionenschweren Auftrag an eine Firma vergeben, die zum Teil seinem Sohn gehört. So jedenfalls stellt sich das Ganze für uns dar. Und es wird noch besser. Auch die Tochter des Rostec-Vizechefs hält über die Early Glow unseren Dokumenten zufolge indirekt Anteile an Syazdor Invest. Anmerkungen? Sergei Tschemessow gab bis zum Redaktionsschluss dieses Buches keine Antwort, die wir zitieren dürfen. Es sieht so aus, als seien wir hier auf einen Teil der Russland GmbH gestoßen, jenes gigantischen Selbstbedienungsladens im Gewand einer Demokratie, den Experten schon seit Jahren kritisieren. Kleptokratischen Autoritarismus nennt es Karen Davisha, Autorin des jüngst erschienenen Buches Putins Kleptocracy. Roman Schlejnow erzählt uns erst jetzt ausführlich von dieser Geschichte, weil bislang weder er noch Roman Arnin aus Selbstschutz Zugang zum Forum hatten. Nach längerem Überlegen entscheiden wir uns gemeinsam mit dem ICIJ für folgende Lösung. Die beiden bekommen hier in Deutschland Smartphones, die nur für dieses Projekt sind und die sie auf der Stelle entsorgen, sobald sie den Verdacht haben, dass ein Trojaner darauf installiert worden sein könnte. Journalisten, die in Russland arbeiten und auch Putin kritische Texte veröffentlichen, berichten regelmäßig von Einbrüchen in ihre Büros und Wohnungen. Dass Büros und Wohnungen verwanzt sind, ist eigentlich selbstverständlich. Die beiden Romans werden nicht telefonieren mit den neuen Smartphones. Also gehen wir mit ihnen einkaufen. Wir fahren zu einem nahegelegenen Elektromarkt und zahlen bar, damit keine Spuren zu uns führen. Während des Treffens nutzen wir jede Gelegenheit, die Teilnehmer zur Vorsicht aufzurufen. Nur ein falscher Satz zur falschen Person und schon könnte Prometheus auffliegen. Mossack Fonseca wäre gewarnt, ebenso die Kunden. Sie hätten ewig Zeit, eine Gegenstrategie auszuarbeiten, während unsere Geschichten noch nicht mal zur Hälfte recherchiert sind. Das ganze Projekt wäre in Gefahr. Das ist der Worst Case. Der Best Case ist, im Frühjahr 2016 gehen hunderte Journalisten aus der ganzen Welt am selben Tag zur selben Uhrzeit mit der Geschichte rund um die panamaische Kanzlei Mossack Fonseca online. Und niemand hat bis dahin von dieser Teamrecherche erfahren. Zu den Fragen, die wir in München lange diskutieren, gehören auch die nach dem genauen Veröffentlichungsdatum und dem Namen des Projektes, also unter welchem Schlagwort die Veröffentlichungen laufen sollen. Beide können wir nicht endgültig beantworten. Die meisten sind sich einig, dass wir einen Sonntagabend anpeilen wollen, um die ganze Woche das Thema setzen zu können und dass Mitte März oder Anfang April ein guter Zeitpunkt wäre. Aber bei 200 Journalisten aus über 60 Ländern gibt es viele Einschränkungen. Am 7. und 8. März erscheinen in Russland keine Zeitungen. Frauentag, keine Option. Am 13. März sind in Deutschland 3 Landtagswahlen. Sehr ungünstig, die Zeitungen wären voll mit Wahlergebnissen. In der Woche vom 20. März kommen die Osterfeiertage. Am 3. April sind in Peru Präsidentschaftswahlen. Boah, wir vertagen die Entscheidung. Das gleiche gilt für die Namensfindung. Soll es Hashtag Global Leaks oder Hashtag Offshore Uncovered sein? Hashtag Panama Files oder Hashtag The Shell Game? Hashtag Shadowland oder Hashtag Hidden Money? Wir finden keinen Konsens, nur 20 weitere Vorschläge. Die Diskussionen ziehen sich hin, aber das ist der Preis, den man zahlt, wenn man so viele Kollegen an Bord holt. Auch die Mischung aus TV- und Zeitungsjournalisten birgt Probleme. Die Fernsehkollegen brauchen Bewegtbilder aus Panama und die würden sie gerne möglichst bald drehen. Alles muss ja in den Schnitt und am Ende wird es sowieso immer furchtbar knapp, sagen die Fernsehkollegen. Wir aber wollen nicht, dass in den nächsten Monaten 2 Dutzend Fernsehteams vor dem Büro von Mossack Fonseca auftauchen und ganz unauffällig drehen. Rita Vasquez steht auf und meldet sich zu Wort. Sie ist Vize-Chefredakteurin von La Prensa, der panamaischen Zeitung, die im Heimatland von Moss von selbst berichten wird, unser Partner vor Ort. Und Rita sagt, was wir uns bereits dachten, dass Panama ein kleines Land sei und die Offshore-Branche eine Branche, deren Vertreter ständig auf der Hut seien vor recherchierenden Journalisten. Sie glaubt, wenn auch nur ein einziges Kamerateam komische Fragen stelle, würden nicht nur die Moss von Leute sehr nervös werden. Weil man sich kenne und die Branche eng mit der Politik verbunden sei, wie man im Fall Ramon Fonsecas, dem Berater des Präsidenten, ja gut sehen könne. Die TV-Kollegen sind überzeugt, wir wollen die Branche nicht jetzt schon nervös machen. Wenn Rita Vasquez über die Offshore-Industrie spricht, hören wir alle besonders genau zu. Sie kennt die Branche wie sonst kaum jemand. Nicht nur, weil sie in Panama lebt, eine der Schaltzentralen dieser Industrie, sondern vor allem, weil sie früher selbst Managerin einer panamaischen Offshore-Filiale auf den britischen Jungferninseln war. Sie will nicht weiter über ihre Vergangenheit sprechen, aber ihre Erfahrungen und ihr Wissen werden dazu beitragen, dass wir Panama besser verstehen. Dieses Land, das für Mossack Fonseca trotz aller Gesetzesanpassungen der ideale Standort ist und, nebenbei bemerkt, für eine ganze Reihe weiterer Kanzleien, die ihr Geld mit Offshore-Firmen verdienen. Es wird nicht einfach werden, Verständnis für Panama zu entwickeln oder sollen wir sagen für den Teil Panamas, der so vielen Verbrechern, Diktatoren, korrupten Firmen und Steuerhinterziehern hilft, Geld zu verstecken. Natürlich ist Panama nicht mehr die Narkokleptokratie, wie US-Senator John Kerry, der spätere Präsidentschaftskandidat des Land 1988 nannte, weil ein erstaunlicher Anteil der Drogengeschäfte über Panama lief. Aber noch immer, so zitiert der britische Autor Nicholas Shackson einen US-Beamten, sei das Land voller unehrlicher Anwälte, unehrlicher Banker, unehrlicher Offshore-Firmenverkäufer und unehrlicher Firmen. Etwas sachlicher, aber in der Tendenz ähnlich hart ist es in einem Report nachzulesen, den das US-Außenministerium im März 2014 veröffentlicht hat. Demnach sei Panama immer noch ein attraktives Ziel für Geldwäscher, die schmutzige Vermögen dort weißwaschen, die durch Drogenhandel, Korruption und Steuerhinterziehung angehäuft worden seien. Zahlreiche Faktoren behindern den Kampf gegen die Geldwäsche, heißt es in dem Report weiter, unter anderem die Existenz von Inhaberaktien, mangelnde Zusammenarbeit von Regierungsstellen oder ein schwaches Justizsystem, empfänglich für Korruption und Vetternwirtschaft. Auch auf der schwarzen Liste der Steueroasen, die die EU im Juni 2015 veröffentlicht, ist Panama vertreten. Einige Tage nach der Abreise unserer Kollegen hat sich der panamaische Präsident Juan Carlos Varela in New York angekündigt. Eine große Rede soll es werden. Wir schauen sie im Internet an. Varela schreitet an das Pult im großen Saal der Vereinten Nationen, nestelt kurz sein Manuskript zurecht und beginnt zu reden. 16 Minuten. Es soll eine Art Befreiungsschlag werden. Panama verpflichtet sich, die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der steuerlichen Transparenz auszubauen und in Richtung eines automatischen Informationsaustauschs in Steuerfragen auf bilateraler Basis weiterzuentwickeln, sagt Varela. Ausgerechnet Varela, dessen Berater der Offshore-Tycoon Ramon Fonseca ist, will mit dem Steueroasen-Dasein abschließen? So jedenfalls wirkt es. Denn was soll der automatische Informationsaustausch denn anderes bedeuten als das Ende der Steueroase Panama? Schreiben wir über etwas, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung längst nicht mehr aktuell ist? Greifen wir ein Land an, das gerade beschlossen hat, sich von Grund auf zu reformieren? Nun, zum einen geht es in unseren Daten nicht nur um Panama. Mosfon verwaltet und oder gründet ja auch Firmen auf den britischen Jungferninseln, den Seychellen, den US-Bundesstaaten Nevada und Wyoming, auf den Bermudas, auf den Bahamas, Samoa und British Anguilla. Und zum anderen ist die Frage, wie glaubhaft Varelas Ankündigungen sind. Wenig später stellen wir fest, wir sind nicht die Einzigen, die Varelas Rede registriert haben. John Doe. Ich habe die Rede des Präsidenten Panamas vor den Vereinten Nationen gehört. Wird er das durchziehen und wirklich Panamas Daten für den Austausch bereitstellen? Antwort Süddeutsche Zeitung. Schwer zu glauben. John Doe. Das wäre ein Problem für Mossack Fonseca, richtig? Antwort SZ. Wenn es konsequent umgesetzt wird, ja. John Doe. Und Ramon Fonseca ist Varelas Berater. SZ. Yep. John Doe. Also wird das nie und nimmer passieren. Ein paar Tage später spielt uns die Quelle einen Brief zu, den die Verantwortlichen bei Mossack Fonseca nach der Rede Varelas den Kunden schreiben ließen, also Banken, Kanzleien und Vermögensberatungen. Offenbar in der Annahme, ihre Kunden seien durch Varelas Rede ähnlich aufgeschreckt wie wir, wenn auch aus anderen Gründen, versucht Moss von sie zu beruhigen. Wir würden Ihnen gern versichern, heißt es da, dass in Varelas Rede keine Veränderung der bestehenden Gesetze und Regelungen verkündet worden sei. Keine Veränderung? Hat Varela nicht von mehr Transparenz und einem automatischen Informationsaustausch gesprochen? Irgendwie schon. Aber Mossack Fonseca gibt sich zuversichtlich, dass all das auf panamaische Art gelöst werden wird. Ein möglicher Austausch wird so gestaltet sein müssen, schreiben sie, dass er nicht missbraucht wird, um die Wettbewerbsfähigkeit mancher Länder auf Kosten von anderen zu beeinträchtigen. Man darf beim Lesen dieser Sätze nicht vergessen, dass Ramon Fonseca nicht nur einer der engsten Berater des Präsidenten ist, sondern obendrein der stellvertretende Parteivorsitzende der Regierungspartei. So einer hat das Ohr des Präsidenten. Und so einer könnte im Zweifel auch den Einfluss haben, den es braucht, um missliebige Gesetze abzumildern. Selbstverständlich nur, um die Wettbewerbsfähigkeit Panamas zu erhalten. In jenem Schreiben von Mossack Fonseca heißt es weiter, Präsident Juan Carlos Varela werde weiterhin die Interessen des Landes verteidigen. Die Interessen Panamas. Wir wären nicht überrascht, wenn die zufällig deckungsgleich wären mit den privaten Interessen des Kabinettsmitglieds Ramon Fonseca. Und irgendwie sind sie das ja auch. Je mehr Geld Kanzleien wie Moss von nach Panama holen, umso besser. Das galt jedenfalls bislang.